Alex erster Schultag. Chase und Sky waren früh auf den Pfoten. Wuff! Los, aufstehen, Freunde! Kann losgehen! Noch nicht ganz. Sky hatte noch einen Lockenwickler in ihrer Stirnlocke. Oh, Augenblick! Sie schüttelte ihn schnell ab. Alle anderen Fellfreunde schliefen noch. Megafon! Wuff! Freunde, aufwachen! Doch keiner rührte sich. Ich krieg sie wach. Dafür brauchte Sky nur mit einem Löffel auf einen der Fressnäpfe zu schlagen. Schon Zeit fürs Frühstück? Wieso habt ihr mich nicht geweckt? Jetzt waren alle wach. Auch der kleine Alex und sein Großvater Herr Pfeffer. Heute war nämlich ein ganz besonderer Tag. Alex' erster Schultag. Hallo Opa, wann ist der Schulbus denn endlich da? Mein neuer Rucksack ist fertig gepackt und ich habe ein Thunfischbrot dabei. Du bist ja gut vorbereitet für deinen ersten Schultag. Hol lieber deinen Rucksack. Der Schulbus wird gleich hier sein. Okay, Opa. Hey, wo ist der denn hin? Rucksack, wo habe ich dich gelassen? Wo kann er denn sein? Hier unten ist er nicht. Ich kann doch nicht am ersten Schultag ohne meinen Rucksack in die Schule. Das geht nicht. Ich brauche Hilfe. Die Fellfreunde waren mittlerweile alle aufgestanden und hatten sich wie jeden Morgen im Park vor der Einsatzzentrale versammelt. Okay, Freunde. Zeit für den Morgensport. Streckt euren Po raus. Alle machten mit. Jetzt die Brust rausstrecken. Auch das taten alle. Bis auf Marshall. Hey, seht ihr? Marshall entspannt lieber seine Augen. Ryder bereitete unterdessen die Fressnäpfe vor. Zeit fürs Hundefrühstück. Aber er wurde unterbrochen. Hallo, hier ist Ryder. Ryder, es ist der größte Notfall, den ich je hatte. Was ist los, Alex? Mein nagelneuer Rucksack ist weg und heute ist mein allererster Tag in der Schule. Kann die Paw Patrol mir helfen? Bitte. Keine Sorge, wir finden deinen Rucksack. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder, auf uns! Der Frühsport musste warten. Alle flitzten sofort los. Nur Marshall brauchte etwas länger. Was? Ich bin wach. Der kleine Dalmatiner kam so schnell auf die Beine, dass er den Fressnapf auf der Wiese übersah. Oh nein! Marshall, du hast einen Fressnapf auf dem Kopf. Oh, mein Fressnapf. Gibt es noch Frühstück? Nein, das Frühstück musste erst noch warten. Alle sprangen in den gläsernen Fahrstuhl der Einsatzzentrale. Und während der sich in Bewegung setzte, schlüpften die Fellfreunde in ihre Anzüge, die sie immer trugen, wenn sie einen Auftrag hatten. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Danke, dass ihr so früh gekommen seid. Diesen Fall müssen wir schnell lösen. Alle schauten gespannt auf den großen Bildschirm. Unser Freund Alex hat seinen Rucksack verloren. Und das an seinem allerersten Schultag. Oh, armer Alex. Wir müssen ihm beim Suchen helfen, bevor der Schulbus kommt und ihn abholt. Chase, wir brauchen deine Fähigkeiten als Polizeihund, um rauszufinden, wo der Rucksack sein könnte. Das ist ein Fall für Chase. Sky, du kannst aus der Luft nach dem Rucksack suchen mit deiner Fliegerbrille. Ja, ich bin der Flughund. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder, Chase und Sky sausten zu ihren Fahrzeugen, die im Erdgeschoss standen. Ryder rutschte dazu die Stange hinunter, die ihn direkt zu seinem Quad brachte. Während die beiden Fellfreunde die große Rutsche nahmen. Kaum saß Chase in seinem Polizeiauto, überprüfte er nochmal seine Ausrüstung und schnallte sich an. Dann war er startklar. Auch mit dem Hubschrauber von Sky war alles in Ordnung und deshalb dauerte es nicht lange, bis sie startete. Gemeinsam machten sich die Freunde auf den Weg in die kleine Stadt und hielten erst vor dem Restaurant von Herrn Pfeffer an, wo Alex ihnen schon von Weitem entgegenwinkte. Sky war vorausgeflogen und hielt bereits nach dem Schulbus Ausschau. Sky, hast du den Bus schon entdeckt? Aufmerksam suchte Sky die Straßen ab. Ich sehe ihn, Ryder. Es dauert wohl noch ein Weilchen, bis er Alex' Haltestelle erreicht hat. Okay, Alex. Wann hast du deinen Rucksack zum letzten Mal gesehen? Das war gestern. Opa hat mir extra noch ein Thunfischbrot eingepackt. Danach haben wir Flauschi im Park gefüttert. Flauschi war ein kleines Gänseküken. Super, dann sehen wir im Park nach. Und dann sind wir am Strand gewesen und haben im Wasser gespielt. Und dann? Ryder, du und ich können nicht alle Orte überprüfen, bevor der Bus kommt. Wir brauchen mehr helfende Pfoten. Ryder griff nach seinem Handy. Marshall? Du könntest im Park nach dem roten Rucksack suchen. Zuma, du suchst am Strand. Wir sind unterwegs. Viel Glück! Rubble und Rocky hielten in der Zentrale die Stellung, während sich ihre Freunde auf den Weg machten. Und bereits kurze Zeit später erreichte Marshall bereits den Park. Hallo, Flauschi. Hast du hier irgendwo einen roten Rucksack gesehen? Allerdings. Hey, da ist ja was Rotes in dem Baum. Leiter hoch! Der Feuerwehrhund fuhr die große Leiter aus und kletterte hinauf. Aber... Oh, das ist kein Rucksack. Das ist ein Luftballon. Suchen wir mal weiter. Auch Zuma, der mit seinem Luftkissenboot das Wasser absuchte, hatte etwas Rotes auf den Wellen entdeckt. Da ist er! Wieso bewegte der sich denn? Komm zurück, Rucksack! Ein Walross erhob sich aus dem Wasser und es hatte das Rote etwas im Maul. Hey, Wally! Was? Das ist ja kein Rucksack, nur eine alte Rettungsweste. Die nehme ich dir ab. Dankeschön! Das hatte Wally doch gern getan. Während ihre Freunde die Abenteuerbucht absuchten, behielt Skye in ihrem Hubschrauber den Schulbus im Auge. Ryder, der Bus kommt näher! Danke, Skye. Wir müssen uns beeilen. Alex, bist du noch woanders gewesen? Ja. Opa und ich haben Äpfel geholt bei Yumi. Und dann hatten wir noch eine Lieferung fürs Rathaus. Wieder nahm Ryder sein Handy. Rubble! Ryder, was gibt's? Der Rucksack könnte bei Yumi sein. Fahr dort mal hin. Und Rocky kann beim Rathaus nachsehen. Rubble ist der Retter! Es war nicht weit bis zum Bauernhof und deshalb war Rubble auch schnell dort. Wenn ich ein Rucksack wäre, dann wäre ich... Da! Da lag doch etwas Rotes zwischen den Heuballen. Schaufel! Wuff, wuff. Ach, ist bloß eins von Yumis alten Kopftüchern. Ich bin wohl doch kein Rucksack. War der Rucksack dann vielleicht beim Rathaus? Aufmerksam sah Mischling Rocky in jeder Ecke nach. Ich sehe etwas Rotes. Greifer! Rocky fuhr den Greifer aus seinem Rucksack aus und lief zu dem roten Etwas hinüber, von dem ein kleiner Teil hinter einem Busch hervorschaute. Dann schnappte der Greifer zu. Rocky ahnte ja nicht, dass es sich um die Tasche der Bürgermeisterin handelte, die gerade ein Interview gab. Wir sind sehr stolz zu sagen, dass die Abenteuerbucht auf soliden... Rocky zog so sehr an der Tasche, dass die Bürgermeisterin umfiel. Upsi. Ups. Entschuldigung, Frau Bürgermeisterin. Jetzt steckte auch noch Huhn Henrietta den Kopf aus der Tasche. Entschuldigung, Henrietta. Langsam wurde die Zeit knapp. Ryder, der Bus fährt jetzt die Straße von Alex lang. Dann müssen wir uns beeilen. Wo warst du sonst noch, Alex? Wir waren am Bahnhof und haben uns Züge angeschaut. Ab zum Bahnhof. Los, komm! Ryder und Chase machten sich sofort auf den Weg. Und kaum hatten sie den Bahnhof erreicht, entdeckten sie den Rucksack. Da ist er! Er hing am Geländer eines Zuges, der auf den Gleisen stand. Super, wir schnappen ihn uns. Dann kann Alex zur Schule. Ryder, er bewegt sich. Und jetzt erschien auch noch ein grauer Schwanz mit einer weißen Spitze oben im Rucksack. Ryder ahnte sofort, zu wem der gehörte. Da ist Alex Mittagessen drin. Rate mal, wer sein Thunfischbrot zum Frühstück frisst. Katzi. Genau, Katzi. Doch genau in diesem Moment fuhr der Zug los. Oh nein! Mit dem Rucksack. Halt! Ryder und Chase konnten ihn unmöglich einholen. Er fährt immer schneller. Da fährt der Rucksack. Jetzt hatten sie nur noch eine Chance. Skye, zum Bahnhof. Schnell. Wir haben Alex' Rucksack gefunden. Jetzt müssen wir ihn nur einholen. Ich bin dran. Im Nu war Skye am Bahnhof und ließ ein langes Seil mit einem Gurt zu Ryder hinunter. Und der schnallte sich den Gurt um. Okay, Skye. Folge dem Zug. Ich heb jetzt ab. Skye flog los. Mit Ryder, der direkt unter dem Hubschrauber baumelte. Sie mussten sich beeilen, wenn sie den Zug noch erwischen wollten. Alex verlor allerdings langsam den Mut. Ich glaube, Ryder hat meinen Rucksack nicht rechtzeitig gefunden. Sieht ganz so aus. Tut mir leid, dass ich ihn verloren habe, Opa. Ich wollte meinen neuen Rucksack so gern dabei haben am ersten Schultag. Oh nein, das war der Schulbus. Und Ryder und Skye hatten den Rucksack noch immer nicht. Alles klar, Skye. Nur noch ein kleines Stück tiefer, dann komme ich ran. Also steuerte Sky den Hubschrauber so nah an den Zug heran, wie es möglich war. Ryder holte Schwung und streckte die Hand nach dem Rucksack aus. Einmal, zweimal, dreimal und dann erwischte er ihn. Hab dich! Na, endlich! Ich hab den Rucksack und Katzi auch. Jetzt müssen wir nur noch den Bus erwischen. Aber der Bus hielt bereits vor dem Restaurant von Herrn Pfeffer. Du musst einsteigen, Alex. Alex ließ den Kopf hängen. Doch dann hörte er etwas. Und im nächsten Moment tauchte der Hubschrauber auch schon über dem Bus auf. Und unter ihm hing Ryder mit dem roten Rucksack. Herr Pfeffer! Alex, fang! Der Rucksack landete genau in Alex' Armen. Ja! Ryder hat meinen Rucksack gefunden. Das wird der beste erste Schultag aller Zeiten. Danke, Ryder. Gern geschehen, Alex. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Der Hubschrauber zog Ryder wieder hinauf in die Luft. Bis dann, viel Spaß. Wiedersehen. Danke, Fellfreunde. Glücklich kletterte Alex in den Bus. Aber hier stimmte doch etwas nicht. Hä? Irgendjemand hat mein Schulbrot gegessen. Ja, Katzi. Und die leckte sich immer noch die Lippen. Doch der Schulbus fuhr nun los. Wiedersehen, Opa. Viel Spaß beim ersten Schultag, Alex. Den würde Alex bestimmt haben. Jetzt, wo er endlich seinen Rucksack wieder hatte. Die Fellfreunde dagegen trafen sich vor der Einsatzzentrale. Und sie waren sehr hungrig. Ihr wart heute ganz toll, Fellfreunde. Und bestimmt habt ihr jetzt Hunger. Hier ist euer Frühstück. Ryder machte die Näpfe besonders voll. Ich hab Hunger. Hurra! Mein Bauch knurrt! Aber ein Napf war noch leer. Ach, wer ist denn das? Keine Sorge, Katzi, ich hab dich nicht vergessen. Ich hab hier ein Brot mit Thunfisch. Alle ließen es sich schmecken. Und das hatten sie auch wirklich verdient.